Vor dem großen Hintergrund der Umweltveränderungen im Miozän, Pliozän und Pleistozän, mit dem Rückgang der tropischen Wälder zugunsten einer dramatischen Ausdehnung der Graslandschaften mit C4-Pflanzen, scheint das alles vollkommen plausibel zu sein. Dennoch zeigen neueste Befunde aus Paläoanthropologie, Archäologie und Umweltforschung, dass die tropischen Wälder für die Entstehung und Evolution unserer frühen Vorfahren vielleicht eine weitaus aktivere, langfristigere Rolle gespielt haben, als man oft annimmt. Die Homininen sind mit ziemlicher Sicherheit innerhalb tropischer Wälder entstanden, die allerdings bereits in einem schnellen Wandel begriffen waren. Unsere hochgepriesene Vorfahrenreihe wurde in eine Welt der klimatischen und ökologischen Vielfalt hineingeboren. Das gilt für die ersten Homininen ebenso wie für die auf den aufrechten Gang spezialisierte Lucy und später den Homo erectus, die Spezies, die vor unserer eigenen die größte geografische Verbreitung erreichte. Von den britischen Inseln im Westen bis nach Indonesien im Osten. Die verschiedenen Mitglieder unseres Familienstammbaumes wurden zwar zweifellos zunehmend in den Savannen heimisch, klar ist aber auch, dass die Bindung an ihre frühere Heimat in den Wäldern erhalten blieb und nicht nur an Händen, Füßen und Gliedmaßen Spuren hinterließ, sondern auch in der chemischen Zusammensetzung ihres Körpers. Am Umgang mit ihrer vielgestaltigen, wechselnden Umwelt erkennen wir die ersten Spuren jenes flexiblen Verhaltens, das wenig später, als unsere Evolution sich fortsetzte und wir uns über Afrika und die Welt verbreiteten, ein ganz neues Niveau erreichen sollte. Im frühen Miozän, vor 23,04 bis etwa 15,99 Millionen Jahren, war die Erde wahrlich ein Planet der Affen. Hohe globale Temperaturen begünstigten eine relativ kurze Phase der Ausdehnung von Wäldern. Grönland war von Wäldern gemäßigter Breiten bedeckt. In großen Teilen Nordafrikas und Eurasiens weiteten sich feuchte Wälder aus. Wie nicht anders zu erwarten, nutzten die Primaten ihre Chance. Unter ihnen auch die Hominoiden, ein relativ neuer Zweig unter den Affen aus dem Oligozän. Diese Gruppe, zu der alle großen Menschenaffen und auch die kleinen Menschenaffen und Gibbons gehörten, hangelte sich im frühen Miozän von einer Blütezeit zur anderen. Nachdem im heutigen Kenia vor rund 31 bis 23 Millionen Jahren erstmals die Gattung Proconsul aufgetaucht war, dürften vor 14 Millionen Jahren quer durch Afrika und Eurasien mehr als 100 Arten von Menschenaffen gelebt haben, die das warme Klima und die reichlich vorhandenen Früchte, Blätter und Knollen der Bedecktsamer so gut wie möglich nutzten. Dann aber, vor 10 Millionen Jahren, zwangen die niedrigeren Temperaturen und die größere Trockenheit des mittleren und späten Miozäns die megathermalen Wälder und ihre Bewohner, die Affen, zum Rückzug. Am stärksten hatten die Menschenaffen oder Hominiden zu leiden. Rund 2 Millionen Jahre später waren sie außerhalb Afrikas in ihrer Mehrzahl verschwunden oder im Verschwinden begriffen. Symbolträchtige Arten wie Siva piticus im heutigen Pakistan starben aus. Als einer von nur 2 Vertretern der Menschenaffen in Asien blieben die Orang-Utans übrig. Es gibt sie dort bis heute, während die Vorfahren der Gorillas sowie der gemeinsamen Vorfahre von Schimpansen und Bonobos in dem zunehmend schmaler werdenden subtropischen und tropischen afrikanischen Waldgürtel entstanden und ihre Evolution erlebten.